Erster Gott sprach zu Mose. Zweiter sage den Israeliten, sie sollen reines Öl bringen. Dieses Öl ist für die Lampen. Die Lampen sollen immer brennen. Dritter Aaron soll die Lampen im Zelt aufstellen. Sie sollen immer vor Gott brennen. Das ist ein Gesetz für alle Zeiten. Vierter Aaron soll die Lampen auf dem goldenen Leuchter aufstellen. Sie sollen immer vor Gott brennen. Fünfter nimm feines Mehl. Backe daraus 12 Brote. Jedes Brot soll gleich groß sein. Sechster lege die Brote auf den goldenen Tisch. Mache 2 Reihen. Jede Reihe hat 6 Brote. Siebter lege reinen Weihrauch auf jede Reihe. Das ist ein Opfer für Gott. Achter Aaron soll dies jeden Sabbat tun. Es ist eine ewige Pflicht für Israel. Neunter Aaron und seine Söhne sollen das Brot essen. Sie sollen es an einem heiligen Ort essen. Es ist sehr heilig. Zehnter ein Mann war der Sohn einer Israelitin. Sein Vater war ein Ägypter. Er war unter den Israeliten. Er stritt sich mit einem Israeliten im Lager. Elfter der Mann lästerte Gottes Namen. Er fluchte. Die Leute brachten ihn zu Mose. Seine Mutter hieß Selomit. Sie war vom Stamm den 12. Sie hielten den Mann fest. Sie warteten auf Gottes Wort. 13. Gott sprach zu Mose. 14. Führe den Mann aus dem Lager. Alle, die ihn hörten, sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen. Dann soll das ganze Volk ihn steinigen. 15. Sage den Israeliten, wer seinem Gott flucht, macht eine Sünde. 16. Wer Gottes Namen lästert, muss sterben. Das ganze Volk soll ihn steinigen. Das gilt für alle Menschen. Egal ob Fremder oder Israelit. 17. Wer einen Menschen tötet, muss sterben. 18. Wer ein Tier tötet, muss es ersetzen. Ein Tier für ein Tier. 19. Wenn jemand einen anderen verletzt, soll man ihm dasselbe tun. 20. Bruch für Bruch, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Er bekommt den gleichen Schaden zurück. 21. Wer ein Tier tötet, muss es ersetzen. Wer einen Menschen tötet, muss sterben. 22. Alle Menschen haben das gleiche Recht. Fremde und Israeliten. Ich bin Gott, euer Herr. 23. Mose sprach zu den Israeliten. Sie führten den Mann aus dem Lager. Sie steinigten ihn. Die Israeliten taten, was Gott Mose gesagt hatte.